Ich riskiere meine Existenz. Meine Stelle als Pastor, wenn ich Ihnen von folgendem schauderhaftem Geschehnis aus meinem Leben berichte. Man wird mir meine Zurechnungsfähigkeit absprechen. Und doch, ich halte es nicht mehr aus. Die fortdauernde Einsamkeit drängt mich, mein Schweigen zu brechen. Es war Dienstag, der 17. November. Bruno Nölte, Karli Burger und ich, Felix Meister, kannten uns seit frühester Jugend, waren zusammen aufgewachsen und hielten schon seit Jahren unseren sogenannten Dienstagsstamm. Eine willkommene Gelegenheit, ungestört unserer Jugenderinnerungen zu frönen. Immer trafen wir uns im selben Lokal. Aber an jenem Dienstag geschah Folgendes. Es war kurz nach 23 Uhr. Wir drei befanden uns auf dem Heimweg. Die Nacht war kalt, wir gut gewandet in Regenmänteln. Bei der Kreuzung am Talacker bogen Bruno und Karli in die Straße ein, obwohl wir sonst immer die Abkürzung über den Acker nahmen. Gehen wir die Abkürzung? Nein, da will ich abends nicht gehen. Warum denn nicht? Du hast doch die Taschenlampe. Nein, kein Mensch geht abends bei dem Baum vorbei. Wieso nicht? Die weiße Frau könnte kommen. Ach, du mit deinen Weibergeschichten. Was heißt denn hier Weibergeschichten? Ein Gespenst. Was? Das weiß er nicht einmal. Das weiß doch jedes Kind. Kommst du mit? Komm, wir fahren mit dem Auto. Das lohnt sich doch nicht. Die kurze Strecke. Ich sehe mich in einer düsteren Wirtsstube. Es scheint, als ob ich gehen wolle, denn ich stehe auf. Der Tisch ist mit einem weißen Tuch bedeckt, darauf zwei angebrochene Weinflaschen, fünf Gläser, eine goldene Vase mit zwei welken Rosen und eine Petroleumlampe. Und dann liegt da noch ein altes, in Leder gebundenes Buch. Nölte und Burger sitzen am runden Tisch. Und eine schöne Frau. Ja, eine sehr schöne Frau ist auch da. Ich versichere Ihnen, auch wenn Sie mir nicht glauben, noch nie war eine Frau bei unserem Treffen. Sie heißt Marguerite und hat sich als unsere Gastgeberin vorgestellt. Die Stimmung ist ausgelassen. Burger scheint betrunken. Ich will gerade meinen schwarzen Überzieher über meine Schultern legen. Aber aus welchem Jahrhundert stammt er? Und auch die Kleider von Burger und Nölte, wie zu Urgroßvaters Zeiten. Diese Halsbinden und Gehröcke. Die schöne Madame Marguerite in ihrem prächtigen, bestickten Kleid ist mitten im Erzählen einer Geschichte. Vor ihr liegt das abgegriffene Lederbuch aufgeschlagen. Dann sagte sie, lieber Herr Pastor, der Knecht soll anspannen und Sie nach Hause fahren. Kennt ihr den Hannes? Schiller oder Goethe? Schiller! Schiller! Also, ich muss nach Hause. Nehmen Sie doch wieder Platz, Herr Pastor, bitte. Der Knecht soll anspannen und Sie nach Hause fahren. Den kurzen Weg, erwiderte der Pastor, wie wäre das der Mühe wert? Will denn niemand mit mir über die Äcker gehen? Alle sahen sich verdutzt an, bis am Ende doch einer damit hervorkam, dass es dort nicht geheuer sei, seit sich an der großen Linde jeden Abend ein Geist zeige, den auch er gesehen. Kaum war dies gesprochen, so stimmten auch alle anderen mit ein und jeder wollte das Gespenst gesehen haben. Es schmerzte den Mann der Aufklärung, seine Gemeinde noch so tief im Aberglauben befangen zu finden. Er besann sich eine Weile, dann sagte er: »Ich habe den Baum aus meiner Studierstube gerade vor Augen und werde euch bald überzeugen, dass es ein Schaf oder ein Kalb oder sonst etwas ganz Natürliches gewesen ist.« Somit ging er mit der Leuchte allein den Weg. Er wollte jetzt gar keine Begleitung, kam auch am Baum vorbei und nach seinem Hause, ohne das Geringste gesehen zu haben. Hier fragte er Knecht und Magd, ob sie von der Geschichte wüssten. Beide bejahten es. Am anderen Abend rief die Magd in das Studierzimmer ihres Herrn: »Herr Pastor, Herr Pastor, die weiße Frau!« Er schlug daher schnell seinen Mantel um, ging aus dem Hause und nach der Linde. Hier sah er deutlich eine weiße Gestalt. Sie wich nicht von der Stelle. Aber so wie er drauf zutrat, puff, zerging sie. Ganz nahe war nichts zu sehen. Diese Versuche wiederholte der Pastor 3 Abend nach der Reihe. Als sie jedoch immer dasselbe Resultat lieferten, wurde auch diesem beherzten Manne etwas unheimlich. Die Magd wagte endlich die Frage, was es denn gewesen sei. »Nichts, natürlich nichts«, antwortete der Pastor und sann doch die ganze Nacht vergeblich dem Zusammenhange nach. Danke. Für mich bitte keinen Wein mehr. Ich muss nach Hause. Das Anpochen. Als ich noch ein Knabe war, saß mein Vater, wie er zu tun pflegte, eines Tages oben auf seinem Zimmer mit seinen Handlungsbüchern beschäftigt. Plötzlich wird an die Tür gepocht. Herein! Aber es rührt sich nichts. Es pocht wieder. Herein! Aber es kommt wieder niemand herein. Stört der verdammte Junge mich wieder, sagt dann mein Vater bei sich selbst, und reißt die Tür auf, um mich zu erwischen. Als er aber weder mich noch irgend sonst jemanden draußen erblicken kann, setzt er sich verdrießlich wieder an seine Arbeit, indem er denkt, ich habe mich aus Furcht vor ihm versteckt. Nicht lange indessen hat er gesessen, da pocht es zum 3. Mal. Nun lässt seine Heftigkeit ihm keine Ruhe mehr. Er sucht allenthalben nach mir, um mich für meine vermeinte Unart zu züchtigen, und findet mich endlich unten in der Wohnstube bei meiner Mutter und gibt mir hier ohne weiteres die schönsten Prügel von der Welt. Meine Mutter konnte sich nicht enthalten, ihn zu fragen, ob er denn von allen guten Geistern verlassen sei, dass er mir hier so ohne alle Ursache eine so derbe Züchtigung angedeihen lasse. Mein Vater erklärt sich, aber ihm wird sogleich erwidert, dass ich die Stube nicht verlassen habe. Da ruft mein Vater plötzlich aus: »So ist mein Bruder gestorben«, und wird sogleich ganz still und in sich gekehrt. Und tatsächlich, die nächste Post brachte die Nachricht, dass sein in P. abwesender Bruder in derselben Stunde gestorben und in seiner Todesstunde sehnlichst nach ihm verlangt habe. Ja, ja, unser Karli hat ihn seine Jugend wieder einmal eingeholt. In Gottes Namen halt. Sei's drum. Aber ich will nun wirklich nach Hause. Im selben Moment erhebt sich Nölte und hindert mich mit seinem lächerlichen Toast wieder am Gehen. Gluck und Salieri arbeiteten gemeinschaftlich an dem Melodrama »Das jüngste Gericht«. Lange hatte Ersterer darüber nachgedacht, wie er den Heiland wollte singen lassen. Endlich fragte er Salieri um Rat. Auch dieser zeigt ihm von seiner Seite die nämliche Verlegenheit. »Nun denn«, antwortete der Komponist der Iphigenia, »weil wir den Ton nicht wissen, aus dem wir den Weltheiland wollen singen lassen, so will ich das Kürzeste nehmen und in 14 Tagen selbst zu ihm gehen.« 8 Tage darauf starb Gluck. Zu allem Übel hat er noch seinen Wein aufs weiße Tischtuch verschüttet. Madame Marguerite raff das besudelte Tuch vom Tisch, als plötzlich ihr Blick auf dem Weinfleck haften bleibt. Sie hält das Tuch gegen das Licht und es scheint, als sehe sie in dem Weinfleck einen Brief, den sie, dergestalt durch den Raum wandelnd, wie gebannt vorliest. Meine Liebe, vor einiger Zeit stieg ich auf der Reise in einem Gasthof ab, dessen Wirt mir ein hohes, freundliches Zimmer einräumte. Mitten in der Nacht erwachte ich plötzlich aus dem Schlafe. Der Mond warf seine hellen Strahlen durch die unverhüllten Fenster, so dass ich alle Möbeln, auch den kleinsten Gegenstand im Zimmer, deutlich erkennen konnte. Da gab es einen Ton, wie wenn ein Regentropfen hinabfiele in ein metallenes Becken. Ich horchte auf. In abgemessenen Pausen kehrte der Ton wieder. Ich fühlte, wie Eisströme mich durchglitten, wie kalte Schweißtropfen von meiner Stirne herabtröpfelten. Doch, mich mit Gewalt ermannend, rief ich erst laut, sprang dann aus dem Bette und schritt vor bis in die Mitte des Zimmers. Da fiel der Tropfen dicht vor mir, ja, wie durch mein Inneres nieder in das Metall, das in gellendem Laut erdröhnte. Übermannt von dem tiefsten Entsetzen taumelte ich nach dem Bett und barg mich halb ohnmächtig unter der Decke. Da war es, als wenn der immer noch in gemessenen Pausen zurückkehrende Ton leiser und immer leiser hallend in Lüften verschwebe. Ich fiel in tiefen Schlaf. Gegen Schmerzen in der Harnblase. Man nehme eine Harnblase von einem Schwein, für den männlichen Patienten eine von einem Eber, für den weiblichen eine von einer Sau und schreibe auf sie Abara, Barbarica, Bourbon, Cabradu, Brabarazaba. Und ebenso den Namen des Patienten und hänge die Blase an den Nabel. Madame lacht nicht. Mein Gott, wir wollten doch nur in sich versunken. Lässt Marguerite das beschmutzte Tuch auf meinen Schoß fallen, greift zum ledergebundenen Buch, schlägt eine bestimmte Seite auf und fordert mich auf, daraus zu lesen. Bitte. So, Herr Pastor, hier, das Buch. Lest ihr. Aber ich starre in ein leeres Buch. Kein einziger Buchstabe. Und doch, ich lese aus den weißen, unbeschriebenen Seiten. Die Bettdecke. Als ich in H. bei dem Kaufmann S. in die Lehre kam, wurde mir oben im Hause eine, dem Anschein nach, freundliche Schlafkammer angewiesen. Hab auch bis auf die erste Nacht recht brav dort geschlafen. Zum ersten Mal aber ging's mir wunderlich. Meinen großen Schwedensäbel, den ich schon damals immer vor mein Bett stellte, hatte ich auch dorthin mitgenommen und wie gewöhnlich auf den Stuhl neben mir hingelegt. Dann war ich, müde wie ich war, ins Bett gesprungen und wollte eben glücklich in den Schlaf hinübersegeln. als mit einem Male an meiner Bettdecke gezupft und gezogen wurde. Unwillkürlich wickle ich das obere Ende um meine Schulter und denke, so soll's mir doch nicht davongehen. Aber ich irrte. Mit einem starken Ruck wurde die Decke mir von der Schulter gezogen und fiel auf die Diele. Ohne noch an etwas Unheimliches zu denken, nehme ich sie ganz geduldig wieder auf, wickle mich nur umso fester hinein und schicke mich aufs Neue an zu schlafen. Es dauert aber nicht lang. Ruck! Da geht mir die Decke wieder von der Schulter und das auf die Diele. Nun soll doch der Teufel dreinschlagen, rufe ich, springe auf, nehme meinen Schwedensäbel und hau damit in dem dunklen Zimmer umher. Geht es zischend und pfeifend durch die Luft. Dann war alles still. Ich legte mich wieder ins Bett und schlief ungestört bis zum Morgen. Während ich Madame Marguerite beim Zusammenfalten des Tischtuches helfe, ergänze ich: Darf ich euch behilflich sein, gnädige Frau? Bitte. Ganz dasselbe passierte der Luise, einer Demoiselle L.B., mit der ich vor mehreren Jahren eine Reise nach Jütland machte. In N. logierten ihr Bruder und ich im Gasthause, sie aber bei der Frau des dortigen Apothekers, ihrer Jugendfreundin. Als sie kaum zu Bette gegangen ist, wird ihr ebenso dreimal die Decke weggezogen, die sie jedes Mal geduldig wieder aufsammelt und dann endlich einschläft. An anderen Morgen fragt sie ihre Wirte um die Ursache dieses sonderbaren Vorfalles, die ihr ganz naiv darauf antworten, sie wüssten dieselbe nicht. Aber es passiere jedem, der dort schläft. Jetzt ist's wirklich Zeit, nach Haus zu gehen. Der Mond ging unter. Jetzt ist's Zeit. Der Bräutigam steigt vom Ross. Er hat so lange schon gefreit. Da tut sich auf das Schloss. Und in der Halle sitzt die Braut auf diamantnem Sitz. Von ihrem Schmuck tut's durch den Bau einen langen roten Blitz. Blasse Knaben warten schweigend auf. Stille Gäste stehen herum. Da richtet die Braut sich langsam auf, so hoch und bleich und stumm. Sie schlägt zurück ihr Goldgewand, da schauert ihn vor Lust. Sie langt mit kalter weißer Hand das Herz ihm aus der Brust. Dieser Burger Carli. Mit seiner Ballade hat er mich wieder in den Stuhl gezwungen. Aber noch nicht genug. Aus seiner Rocktasche zieht er eine Schweinshaxe hervor und frisst sie schmatzend. Eine meine Miste? Es rappelt in der Kiste. Meck, meck, meck und du bist weg. Teufel, jetzt hat Nölte das Buch und schlägt es auf. Der Gespensterbesen. Als mein Großvater noch als Schuhmachergesell wanderte, kam er eines Tages in eine kleine Stadt zu einem Meister, dessen Gesellen, wie er hörte, immer nach einigen Wochen wieder fremd geworden waren. Der Meister war ein freundlicher, behäbiger Mann und setzte meinem Großvater gleich nach seiner Ankunft ein tüchtiges Abendessen vor, das er gar nicht begreifen konnte, wie es bei einem solchen Meister nicht sollte auszuhalten sein. Nach dem Essen wurde ihm oben in dem hinteren Teil des Hauses ein kleines, sauberes Zimmer als Schlafkammer angewiesen, das ihn nach seiner mühsamen Wanderschaft recht freundlich zur Ruhe einlud. Ins Bett und in den Schlaf kam daher wie Blitz und Schlag. Er mochte indessen kaum einige Stunden geschlafen haben, so wurde er von einem Geräusch geweckt, als wenn die ganze Stube von einem steifen Reißbesen gekehrt würde. Er erhob sich, wischte sich die Augen, sah aber nichts. Nichts als die wenigen alten Stühle, die vom Mondlicht erhellt an den kahlen Wänden herumstanden. Das Kehren dauerte indessen wohl eine Stunde ununterbrochen fort. Und mein Großvater fand in dem noch übrigen Teil der Nacht seinen Schlaf nicht wieder. Als er am Morgen zum Meister an die Arbeit ging, wusste er freilich wohl, weshalb dieser keine Gesellen zu halten vermochte. Er beschloss jedoch zu schweigen und auszuhalten. So ging's denn auch wohl ein ganzes halbes Jahr. Gesell und Meister vertrugen sich aufs Beste. Aber auch der Gespensterbesen verrichtete jeden Abend sein Geschäft. Jede Mitternachtsstunde kehrte es und rumorte es, ohne jedoch meinem Großvater ein Leids anzutun. Da passierte es einst, dass er spät in der Nacht von einem Tanze nach Hause kam, als er zufällig einen Blick nach seinem Fenster hinaufwarf. Aber das Fenster war nicht dunkel, wie die in dem unteren Stockwerk. Es saß etwas davor, weiß, wie eine Wolke oder wie eine Bettdecke. Und sah zu ihm in den Garten hinab. Mein sonst so mutiger Großvater hatte nicht das Herz, auf sein Zimmer hinaufzugehen. Er kehrte für die Nacht in die Herberge zurück und wurde tags darauf fremd. Seltsam, auch Nelte. Niemand ist sich seiner selbst sicher. Wir sind in den Bann der Geister geraten. Dieses vermaledeite Buch. Da. Auf einmal erklingt in mir die Melodie jenes Liedes, das wir schon so oft zusammen gesungen hatten. Der erste Hahnenschrei, den Morgen verkündend, setzt dem Geistertreiben ein Ende. Darum, wer sich vor einem Gespenst retten will, der rufe dreimal laut: Kikeriki! Kikeriki! Kikeriki! Mein Gott, ich kannte mich selbst nicht mehr. Wie Kockel sind wir der schönen Frau nachgestiegen. Das Buch, dieses verfluchte Buch, es muss weg. Aber Madame Marguerite deutet dem Burger Carli, dass er das Buch zu öffnen habe und weiterlesen solle. Das Gesicht des Nachtwächters. In dem Städtchen O hatte sich eines Nachts im Herbste, als der Wind gar zu kalt durch die Gassen fegte, der Nachtwächter in ein leerstehendes Schilderhaus geflüchtet und war dort sanft entschlummert. Gerade gegenüber wohnten dicht nebeneinander zwei Ärzte. Der Nachtwächter mochte eine Zeit lang geschlafen haben, als es ihm vorkam, er höre den Gesang eines Totenliedes, womit der Küster und seine Schule bei Begräbnissen den Leichenzug zu begleiten pflegte. Er hörte es anfangs halb im Traum, dann aber immer deutlicher. Und als er endlich die Augen öffnete und vor sich nach den beiden vor ihm liegenden Häusern hinüberblickte, sah er aus jeder Haustür einen Leichenzug mit großem Gefolge herauskommen. Er erkannte fast alle Personen des Gefolges und sah die Stadtschule dabei stehen und fortwährend den ihm wohlbekannten Choral absingen. Der Nachtwächter, der im Gesangbuch wohlbewandert war und alle Melodien innehatte, auch jeden Sonntag morgens und nachmittags in der Kirche ein gewaltiger Sänger war, konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er stimmte mit ein und begleitete mit lauter Stimme den Gesang bis zu Ende aus. Darüber wurden die anwohnenden Bürger aus dem Schlaf und aus den Betten geschreckt, rissen die Fenster auf und blickten auf die Straße hinab. Da sie aber nicht wie der Nachtwächter die Leichenzüge sahen und den Gesang der Schule hören konnten, so mussten sie natürlich sehr erstaunt sein, die wohlbekannte Stimme ihres Nachtwächters aus dem Schilderhause mit lautem andächtigen Vortrage einen Leichengesang singen zu hören. Indes war das Lied zu Ende, die Fenster wurden zugeklappt, die beunruhigten Bürger und ihr treuer Nachtwächter schliefen glücklich wieder ein. Die Sache war jedoch zu vielen bekannt geworden und die Polizei hielt es für nötig, den Nachtwächter wegen seines frommen Gesanges in Verhör zu nehmen. Dieser zog es nun freilich vor, der hohen Behörde über seine Beweggründe keine näheren Erläuterungen mitzuteilen. Erzählte dagegen allen anderen die Geschichte desto bereitwilliger, dass sie gar bald in jedermanns Ohren war. Kaum waren 4 Wochen vergangen, so starben wenige Tage nacheinander die beiden Ärzte. Und aus den Häusern kamen die Leichenzüge mit Gefolge und Gesang, wie es der Nachtwächter im Spiegel des Gesichtes gesehen hatte. Das Gelächter. Ein alter Dorfprediger saß eines Winterabends nach dem Vesperbrode mit seiner ebenso betagten Ehefrau im traulichen Gespräche, das sich um den Besuch ihres einzigen Sohnes drehte. Dieser hatte erst vor kurzem ein junges Mädchen aus einer entfernten Stadt geheiratet und wollte nun die junge Frau seinen Eltern vorstellen. In diesem freundlichen Gespräche wurden die beiden Alten plötzlich durch ein schallendes Gelächter gestört, das aus dem anstoßenden größeren Zimmer, dem sogenannten Saale, herzudringen schien, welcher bei Visitationen und bei sonstigen feierlichen Gelegenheiten das Gesellschaftszimmer der Pfarre abgab. Das Gespräch der beiden Eheleute verstummte. Beide horchten nach jener Seite hin, denn es ging keine Tür in den Saal als die aus dem Wohnzimmer, worin sie eben saßen, und sie konnten sich nicht denken, dass jemand drinnen sei. Der alte Mann nahm stillschweigend das Licht und ging in den Saal hinein. Aber es war wirklich niemand da. Dies seltsame und unheimliche Geräusch wurde, eben wie an diesem, noch an den beiden darauffolgenden Abenden von dem Prediger und seiner Frau gehört, ohne dass sie eine Ursache desselben hätten auf die Spur kommen können. Endlich war die Zeit des ersehnten Besuches herangekommen, der Sohn mit seiner jungen Frau auf das Zärtlichste empfangen und alles voller Freude. Nach einigen Tagen war ihnen zu Ehren eine muntere Gesellschaft in dem Saale versammelt. Als das Abendessen eingenommen war und die Unterhaltung wieder freieren Raum gewann, musste auf den Vorschlag eines aus der Gesellschaft jeder der Reihe nach eine komische Geschichte erzählen. Einer überbot dabei noch immer den anderen. Die Geschichten wurden immer toller, sodass sogar der alte Pastor in die ausgelassene Heiterkeit mit einstimmte. Keiner aber lachte mehr als der Sohn desselben. Er konnte gar nicht wieder aufhören. Er lachte und lachte und lachte. Man wusste nicht, was man aus diesem unauslöschlichen Gelächter machen sollte, das zuletzt krampfhaft, grauenvoll wurde. Plötzlich hörte es auf. Der junge Mann stürzte tot von seinem Stuhle. Bäcker, Professor für Mathematik und Hauptpastor an der Jakobskirche in Rostock, geriet einst mit mehreren guten Freunden, die er in seinem Haus bewirtete, in einen theologischen Streit. Zur Schlichtung desselben ging er in seine Bibliothek, um dort das Buch zu holen, über welches der Streit geführt wurde. Als er die Tür öffnet, sieht er sich selbst am Tisch, auf dem Stuhle sitzen, dessen er sich für gewöhnlich zu bedienen pflegte. Er ging hierauf näher und sah dem Sitzenden über die rechte Schulter, wo er bemerkte, dass sein Doppelgänger mit einem Finger der rechten Hand auf eine Stelle der vor ihm aufgeschlagenen Bibel wies. Die Stelle war: Bestelle dein Haus, du musst sterben. Gedankenvoll ging Bäcker zur Gesellschaft zurück, der er den Vorgang erzählte und sich nicht ausreden ließ, dass diese Erscheinung seinen Tod bedeuten solle, weshalb er auch von seinen Freunden feierlich Abschied nahm. Am folgenden Nachmittag um 6 Uhr starb Bäcker. Freilich schon im hohen Alter. Ha! Ankunft im Himmel! Als ich noch zu Hause bei meinen Eltern war, hielt ich große Freundschaft mit einem alten Korbmacher, den ich fast täglich in seiner Werkstatt besuchte, wo er mir die herrlichsten Märchen und Geschichten erzählte, mir die Gestelle zu meinem Papierdrachen machen half und sich überhaupt auf das freundlichste meiner Kinderspiele annahm. Die Zuneigung dauerte noch fort, als ich später in einer anderen Stadt auf die gelehrte Schule und danach auf die Universität kam. Eines Nachts. Es war in den ersten Tagen des Aprils und ich beabsichtigte, nach 8 Tagen zur Genießung der Osterferien nach Hause zu reisen. Eines Nachts träumte mir, ich sei im Himmel. Der Herr saß milden Angesichts auf seinem leuchtenden Throne und die Scharen der Engel waren um ihn her. Ich hörte ihre lieblichen Gesänge. Da klopfte mich jemand von hinten auf die Schulter. Ich wandte mich um und sah in das heitere Antlitz meines alten Freundes, des Korbmachers aus meiner Heimat, der mich freundlich begrüßte. »Wie kommst du hierher?« fragte ich, ihm die Hand reichend. »Ich bin vor 14 Tagen erkrankt«, versetzte er. »Und am 23. April, Sonntagnachmittag um 3:30 Uhr, gestorben.« Hier erwachte ich, und obgleich ich sonst meine Träume nicht beachte, so fiel mir dieser doch durch seine große Bestimmtheit als bemerkenswert auf. Als ich nach 8 Tagen zu Hause ankam, fand ich meinen alten Korbmacher krank und bettlägerig. Das machte mich stutzen. Ich erzählte meinem Vater jenen merkwürdigen Traum und fragte ihn, sollte er wohl sterben? Mein Vater wollte indes nichts darauf geben, zumal da die Krankheit durchaus nicht lebensgefährlich schien. Dennoch, genau um jene Stunde und an jenem Tage starb mein Freund. Die Karossen. In dem alten Schlosse des Grafen F. in Jütland soll außer den freundlichen Bewohnern und den Gästen, welche dort in großer Anzahl gesehen werden, noch manches andere hausen, was nicht der lebendigen Gegenwart angehört. Eines Sommerabends, als schon die Dämmerung stark hereingebrochen war, stand Graf B., welcher seit einigen Tagen zum Besuche eingekehrt war, abgesondert von den übrigen in einer Fensternische des großen Gesellschaftszimmers, mit einer jungen Dame in ein Gespräch über Ahndungen und Geistererscheinungen vertieft. Die junge Dame war gläubig. Graf B. hielt den Widerpart und bestritt lächelnd die überweisendsten Beispiele seiner schönen Gegnerin. »Ich will mich in Geduld geben«, sagt diese endlich. »Vielleicht könnten Sie noch hier andern Sinns werden.« Im selben Augenblick hörten beide eine, wie es schien, mit Vieren bespannte Kutsche rasch über das Steinpflaster des Schlosshofes rasseln und dann ebenso plötzlich anhalten. Das war gut gefahren, sagte B. Sagt B. und fährt dann in seinem Gespräche mit der jungen Dame fort, ruhig erwartend, was für neue Gäste die Gesellschaft vermehren würden. Es scheinen indes keine zu kommen. Wohl aber fährt eine zweite Kutsche ebenso über den Schlosshof und hält ebenso plötzlich vor dem Tore still. Auch diese scheint keine Gäste zu bringen. Und nach einer Weile hört Graf B. dasselbe Geräusch, das rasche Anfahren und Stillhalten noch einmal. Die Sache scheint ihm ungewöhnlich und er beschließt, hinunterzugehen. Als er jedoch die Tür aufstößt und seinen Jagdhund, der sich zufällig im Zimmer befindet, mit hinunternehmen will, ist das Tier auf keine Weise zum Mitgehen zu bewegen. Graf B. fasst es daher bei den Ohren und zieht es so gewaltsam auf den Korridor hinaus. Kaum hat er indes den Hund wieder losgelassen, als dieser heulend und mit eingeklemmtem Schwanze die Treppe hinunterjagt. Dem Grafen B. wird es unheimlich, zumal da unten der weite Flur öde und leer ist. Er auch durch die Fenster noch gar wohl erkennen kann, dass draußen auf dem Hofe sich weder Kutschen noch Menschen befinden. Um ihn her aber wird es wunderlich lebendig. Er hört deutlich, wie schwere seidene Gewänder an ihm vorbei die Treppe hinaufrauschen, so dicht oft, dass er seine Kleider gestreift fühlt. Einmal stand ich mit Burger und Nölte wieder im Regenmantel auf der Straße, an jenem Dienstag nach 23 Uhr. Ach so, ja, ich wollte wie gewohnt die Abkürzung über den Talacker nehmen. Hast du die Taschenlampe? Wir brauchen noch keine. Doch, ich brauche eine Taschenlampe. Komm, wir fahren mit dem Auto, da hast du zwei Lampen. Nein, ich gehe die Abkürzung. Allein. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Bitte? Was dann geschah? Seit diesem 17. November haben wir nichts mehr voneinander gehört. Das Erlebnis, von dem ich soeben berichtet habe, hat uns auseinandergebracht. Unsere Jugend, unsere gemeinsamen Träume von der Vergangenheit. Ich der Pastor Felix Meister. Bin seither ein einsamer Mensch.